Uns zeigt solche landläufige fachmännische Erklärung vermittels der sattsam bekannten epidemischen Dummheit wieder von Neuem, wie schwer es für Gelehrte ist, um jeden Preis die historische Echtheit der papiernen Geschichte retten zu müssen. Hätte sich unser Fachmann angesichts der obigen Tabelle zu der kühnen Tat aufraffen können, unerbittlich all sein Papieren geschichtliches Wissen beiseite zu schieben und stattdessen seine lebendige Erfahrung urteilen zu lassen, so hätte die kleine Tabelle der Festfeiertage aus dem 11. Jahrhundert das große Wunder bewirkt, das Dogma von der unzweifelhaften Echtheit des Grundstockes der mittelalterlichen Überlieferung mit einem Schlage für immer zu erschüttern. Denn diese kleine Tabelle verrät mit brutaler Offenheit die tiefsten Geheimnisse der großen Fälschungsaktion. Eine Tür wird vor uns aufgestoßen und wir blicken in das innerste Getriebe der spätmittelalterlichen Fälschungszentrale. Diese Tabelle verdient es, dass jeder Historiker sie über seinem Schreibtisch hängen habe. Wenn nach Kenntnisnahme obiger Tabelle uns ein Historiker nach wie vor sagt, er halte die Quellen, die Annalen und Chroniken, welche die widersprechenden Feiertage aufweisen, für historisch echt, so wird er auf unsere Anfrage bereit sein müssen, eine vernünftige Erklärung der Widersprüche zu geben. Das dürfte für ihn eine sehr saure und dazu vergebliche Arbeit werden. Käme er uns beispielsweise mit der Feld-, Wald- und Wiesenerklärung, es liegt Irrtum, Nachlässigkeit, Versehen vor, so wäre das ein Anzeichen, dass er sich über die Kniffligkeit der Tabelle noch gar nicht klar geworden wäre. Ein Irrtum, ein Versehen, kann den Annalisten so gut wie jedem Menschen unterlaufen sein, das bestreitet niemand. Aber unsere Tabelle zeigt, worauf ja auch Breslau hinwies, nur allzu deutlich, dass erstens die Versehen nicht gelegentlich vorkommen, sondern mit verblüffender Regelmäßigkeit sich Jahr für Jahr prompt einstellen. Sie zeigt zweitens, dass die Versehen 29 mal 2 und nur 2 Ortsnamen, die sich widersprechen, zutage gefördert haben, also eine unerklärliche Beschränkung der Fälle obwaltet. Die Tabelle zeigt drittens, dabei muss man die in den Jahrbüchern am angegebenen Ort hinter den Ortsnamen stehenden Quellen nachsehen, dass sich sonderbarerweise die Chronisten hübsch abwechselnd, gerade wie auf Verabredung mit ihren Angaben, versehen. Dazu erinnere man sich, dass diese Versehen sich auf Ereignisse, nämlich auf insgeheim mit großem Gepränge gefeiert und in der Regel mit Hof- und Reichsversammlungen verbundene Festtage beziehen, die nicht etwa unbekannt, sondern im Gegenteil allbekannt waren. Für Männer, die durch das Anlegen von Annalen und Chroniken doch ihr offenbares Interesse für die geschichtlichen Dinge ihrer Zeit bekunden, war es mithin ein leichtes, über den Ort des jeweiligen Festes richtige Auskunft einzuholen. Wer die Rätsel der Tabelle lösen will, verschone uns also mit Versehen, Irrtum. Er hat aber zum Beispiel über folgende, die Angaben zum Jahre 1071 betreffende Sachlage, eine vernünftige Erklärung beizubringen. Nach den übereinstimmenden Angaben der Alteicher Annalen, des Triumphus S. Remacli und einer Urkunde, hätte der König das Fest in Lüttich begangen, während nach dem detaillierten Bericht Lamberts alle Neueren mit zweifellosem Recht annehmen, dass Heinrich zu Ostern in Köln war. Man wird schwerlich hier einen gemeinsamen Irrtum der bayerischen und der beiden lothringischen Angaben annehmen wollen. Siehe Seite 429. Während wir nun den Historikern gerne Zeit lassen, sich über unsere interessante Tabelle die Köpfe zu zerbrechen, haben meine Leser die Lösung aller Rätsel schon in der Hand. Es liegt in unserer Tabelle der Niederschlag planmäßiger Geschichtsdichtung vor uns. Mit aller Absicht haben die Genossen der Aktion für die Feiertage verschiedene Orte angesetzt. Die Annalen und Chroniken, die zusammengedichtet wurden, sollten und mussten sich in den Ortsangaben widersprechen. Gerade bei den Angaben, an welchen Orten die angeblich so ungeheuer reiselustigen Könige zu einer bestimmten Zeit geweilt haben, waren die Fälscher gezwungen, vom altbewährten Universalmittel des Widerspruchs, der Vertuschung und Verkleisterung immer wieder Gebrauch zu machen. Die humanistischen Fälscher waren keine Dummköpfe, gewiss nicht. Aber an der Aufgabe, die hier zu lösen war, nämlich eine totale Kongruenz dreier gefälschter, erdichteter historischer Faktoren, Ort und Zeit und Ereignis herzustellen, scheiterte auch, wenn sich der Roman weit auswachsen muss, der klügste Kopf. Und gar viele kluge Köpfe verderben erst recht den Dichtungsbrei. Wenn sich der Leser von der Schwierigkeit der Situation ein kleines Bild machen will, so stelle er sich einmal die Aufgabe, den Kriegszug des mittelalterlichen Königs X über die Alpen in Italien hinein bis nach Rom mitsamt dem Rückzug nach Deutschland zu erdichten, mit allen Einzelheiten, Begegnungen, Schlachten und so weiter auszuschmücken und alle erdachten Ereignisse chronologisch richtig zu verankern. Wo soll sich der König dabei am 10. Tage aufhalten? Wo soll er am 20. Tage weilen und welche Ereignisse, Begegnungen mit welchen Personen und so weiter sollen hier vorfallen? Als kluger Kopf machen wir uns etwa ein schönes Reiseschema. Vom 2. Tage in X, am 10. Tage in Y, am 50. Tage in Z. Aber o weh, wenn wir nun daran gehen, die Ereignisse, also die Schlachten, naturgetreu zu schildern, die zum Beispiel am 50. Tage vorgefallen sein sollen, so ergibt sich die Fatalität, dass der angesetzte Tag nicht ausreicht, die ganze Fülle der Ereignisse zu fassen. Das schöne Schema wird an dieser Stelle einfach gesprengt. Und diese oder ähnliche Fatalitäten ergaben sich schon am 10. und am 20. Tage des Feldzuges. Das ist das Verzwickte bei solchen historischen Dichten. Der Roman darf beileibe nicht wie ein Roman aussehen, sondern er muss das naturechte Gesicht wahrer Begebenheiten wenigstens einigermaßen vortäuschen. Übrigens, lieber Leser, wer sich vergnügte Stunden bereiten will, der muss mittelalterliche Feldzüge und Schlachtenberichte lesen, aber in den Quellen muss er sie lesen. An dieser Kongruenzklippe zerschellte also auch das stolze Schiff der spätmittelalterlichen Fälschergenossenschaft. Aber die Gestrandeten gaben den Mut nicht auf. Eben als schlaue Köpfe erspähten sie die Rettung, die ihnen in der elastischen Chronologie winkte. Sie dehnten nun einfach die Chronologie an jeder wichtigen Stelle wie einen Kautschukriemen. Das heißt, sie setzten mit voller Absicht für ein Ereignis zwei, unter Umständen mehr Orte bzw. Daten fest. Sie operierten mit dem absichtlichen Widerspruch. Und daher gaben sie uns bei dem Itinerar der mittelalterlichen Könige mindestens zwei, oft drei sich widersprechende Ortsangaben. Die guten Leute sagten sich, einem späteren Kritiker mag das ruhig auffallen, er wird schon das Richtige herausdestillieren. Was ja unsere Historiker auch so gut fertigbringen, indem sie dabei immer die falsche Angabe als unwesentlich übersehen. Aber die Fälscher haben nicht entfernt daran gedacht, dass in späteren Zeiten einmal alle die von ihnen so kunstvoll auf die entlegensten Archive verstreuten Quellen gesammelt und haarscharf verglichen werden könnten. Und dass dann ihre Methode klipp und klar vor Augen liegen würde.